lebst ja noch. Aber jetzt geht's los mit Folge 53 vom Nord-Süd-Gefälle und wir sind wie immer Dotti im Süden. Und der Jörn im Norden. Hallo Jörn, servus. Moin. Ja, ich habe bis kurz vor der Aufnahme noch in unser Google-Doc getippt, damit wir es nachher ein bisschen leichter haben, wenn wir unsere Themen besprechen und nicht nur einen kryptischen Twitter-Link sehen an der Stelle. Ah ja, ja, einmal mit Profis. Die richtige Planung ist doch wichtig. Ja, ja, in vielen Fällen zumindest. Aber die wichtigere Frage ist natürlich, wie ist denn das Wetter im Süden? Sehr witzig. Wieso? Ich war total begeistert von dem Video, was du gepostet hast. Ja, ich habe in der Telegram-Gruppe, gell? Nee, wo habe ich es gepostet? Bei dir? Ja, ich habe es dir persönlich geschickt. Bei YouTube und ja, bei Telegram richtig, und überall. Richtig, genau, überall. Ja, wir haben schönen Schneeeinfall gehabt, ja, doch, so einen richtigen schönen Schneeeinbruch. Was liegt denn aktuell bei mir im Garten? Lass mich mal schätzen, so ungefähr 1,30 Meter. Und insgesamt wird es in den letzten 5 Tagen so ungefähr 1,80 Meter geschneit haben. 1,80 Meter. Also wenn du alles zusammenzählst, was halt runtergekommen ist, dann war das ungefähr 1,80 Meter. Und dann sackt das Ganze ja noch zusammen und dann hat es zwischendrin mal wieder geregnet. Also im Moment in meinem Garten liegen ungefähr 1,30 Meter, ja. Unfassbar. Ja, und das muss natürlich alles weggeschaufelt werden, beziehungsweise wir sind ja gut ausgerüstet, wir haben die Schneefräse und geil. Da habe ich eben. Bin ja Schneefräse. Ja, das denke ich mir. Alles, was Technik ist, ist geil. Ja, aber Schneefräsen insbesondere. Echt? Also ich stehe jedes Jahr im Baumarkt davor und denke mir, eigentlich müsste man sowas haben. Die nächste Schneekatastrophe in Schleswig-Holstein kommt bestimmt. Dieses Jahr 40 Jahre. Schneekatastrophe, wo wir eben auch in Schleswig-Holstein, ich glaube irgendwie 48 Stunden Dauerschneefall hatten und dann Schneehöhen von zum Teil über 3 Meter. Okay. Und das ist dieses Jahr 40 Jahre her. Okay. Gerade zum Jahreswechsel. Okay, aber das hast du ja nicht mitgekriegt. Nee, da war ich noch in Produktion. Das ist noch lange her, also lange vor mir gewesen. Aber in deiner alten Heimat, da gab es ja öfters Schnee, oder? Das kanntest du ja dann in rauen Mengen. Ja, also nicht in dem Ausmaß. Also unser hessisches, mittelhessisches Bergland auf knapp 500 Meter, 550 über normal Null. Da waren wir also in meiner Kindheit eigentlich ziemlich schneesicher. Mhm. Das hatten wir eigentlich immer, dass wir so zwischen 20 und 50 Zentimeter Schnee manchmal hatten. Also es hat wirklich gereicht, um unseren kleinen Skilift zu betreiben und dass wir Kinder halt überall schön rodeln konnten und so. Mhm. Das war eigentlich immer gewährleistet. Aber Skifahren hast du nicht gelernt? Als Kind habe ich mehrmals einen Skikurs gemacht. Das gab da so vom Skiclub, den es tatsächlich immer noch gibt, obwohl wir seit Jahren keinen richtigen Schnee mehr hatten, gab das da so freiwillige Angebote. Und das war, aber ich habe das immer als sehr problematisch empfunden, weil es einerseits halt im Zweifelsfall auch sehr, sehr schnell zuging und mit den Bremsen, das hatte ich nicht immer so richtig auf dem. Und dann waren auch viele, also wir hatten halt auf dieser Skipiste, die es da gibt, gibt es eben so 2 Abfahrten, die eine steile und dann konntest du halt so einen Bogen fahren, um so ein bisschen flacher runterzukommen. Und um zu diesem Bogen hinzukommen, musstest du halt die steile Piste queren. Mhm. Und da waren halt genug Leute, denen es halt einfach mal scheißegal war, ob da jetzt irgendwie gerade eine 20-köpfige Anfängergruppe von Grundschulkindern einmal querfährt. Die sind halt da Schuss abgefahren. Und das fand ich eigentlich schon damals immer ziemlich kacke. Und dann hatten wir auch immer das Problem, es ist halt ein Schlepplift. Mhm. Und das war dann immer, das Vorgehen war halt so, dass wir Kinder immer an der Schlange vorbei durften und dann mussten wir mit einem Erwachsenen zusammen in den Schlepplift rein. Und wenn du halt nicht so, als Kind musst du dich halt wirklich darauf konzentrieren, dich nicht in den Lift reinzusetzen. Und also das war halt dann gang und gäbe, dass du irgendwo auf halber Strecke ein Kind hattest, was sich dann eben doch in den Lift reingesetzt hat. Das heißt, der Bügel hat dann nachgegeben und dann fallen halt beide raus. Ja, okay. Und das ist für die Kinder nicht so schlimm, aber die Erwachsenen mussten halt irgendwie, ich weiß nicht, 3 Mark oder was bezahlen pro Fahrt und die waren dann immer richtig sauer. Und mir ist das auch mal passiert, das erinnere ich auch noch. Und nicht nur, dass ich dann wie so ein Maikäfer auf dem Rücken lag und Angst hatte, dass gleich jemand über mich drüber fährt, weil natürlich hinter mir auch wieder jemand kam. Dann hat mich auch noch dieser doofe Erwachsene angemault. dass das ja jetzt ganz schön scheiße war und ist einfach abgehauen und hat mich da liegen lassen. Also das Skifahren habe ich nie als was Positives wahrgenommen. Okay. Also es ist auch ganz schön tricky mit so einem Schlepper, aber trotzdem, man lernt es ja deswegen, also sag ich mal so nach 3, 4, 5 Mal bist du es ja so gewöhnt und hast es ja drauf und Kinder sind ja sowieso beweglicher und mit so einem Kram schnell bei der Sache. Also ich hatte da nie so großartig Probleme. Ich hatte immer Probleme, das letzte Stück, da wurde es dann nochmal steil, so kurz vor dem Ende des Skilifts. Und da bist du dann stehen geblieben, weil erst das Seil gespannt werden musste. Und dann hat's mit einem Ruck angezogen und das war immer so dieser Knackpunkt, wo du dann sogar als jemand, der schon das Ganze gewohnt war, doch nochmal vielleicht rausgefallen ist. Das hat sich dann so wie so ein, ja, als wenn du auf eine Gummimatte drauf fährst, plötzlich stehen bleibst und dann mit einem Ruck von dieser Gummimatte runtergezogen wirst. So hat sich das dann immer angefühlt. Genau, davon schwierig. Hatten wir auch mindestens eine Stelle. Mhm. Das, jetzt wo du sagst, ja, kommt mir sehr bekannt vor. Also ich habe es als Schüler oder besser gesagt als Kind auch gelernt, was mir damals nicht gefallen hat. Der Skilift, der war ungefähr so, ja, ich würde mal sagen so 800 Meter von der Schule entfernt und wir hatten dann vom Schulunterricht aus diesen Skikurs und wir mussten unsere Skier immer selber tragen. Und jetzt musste man so denken, so ein, keine Ahnung, so ein Meter Kind mit den langen Skiern und den Schuhen schon an den Füßen und dick eingepackt und dann sind wir da immer die 800 Meter davor gedackelt und diese Schlepperei von den Skiern, die hat mich damals schon immer aufgeregt und das hat mir das Ganze ein bisschen vermiest und da habe ich dann immer gesagt, so ein Scheißdreck, die Ski da rumtragen und diesen ganzen Ärger drumherum und diese, nee, das war nichts für mich. Ich habe es dann irgendwann mal aufgegeben, bin dann 8 Jahre lang nicht mehr gefahren und dann habe ich mal wieder angefangen. Und ich bin auf Skier gestanden und habe gedacht, ich bin auf Glatteis. Also die Skier sind sofort weggerutscht und ich bin gleich mal im Stehen schon gelegen, weil das war wirklich total ungewohnt. Aber das war vielleicht eine Stunde oder so und dann hast du es wieder drauf gehabt. Also das verlernt man auch irgendwie nicht, glaube ich. Ja. Also wir sind dann, das, was mir immer besser gefallen hat, war Schlitten und Bobfahren. Mhm. Also wir hatten beides einen sehr coolen Holzschlitten, der schnellste im ganzen Dorf war. Und dann halt diese Plastikbobs. Und mit denen haben wir uns heute würde ich sagen in Lebensgefahr gebracht. Also wir sind halt überall runtergefahren, wo einigermaßen Gefälle war und wenn uns das zu schnell wurde, haben wir uns halt einfach umfallen lassen und haben uns dann mordsmäßig überschlagen, fanden das total gut. Das hat irgendwie mehr Spaß gemacht. Also im Nachhinein würde ich sagen, war das gefährlicher als das Skifahren. Aber es fühlte sich damals nicht so problematisch an, weil ich halt wusste, okay, wenn ich bremsen will, dann schmeiße ich mich halt zur Seite raus. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich dann halt danach den Schlitten irgendwo suchen muss. Aber ich wusste halt, dass ich relativ schnell zum Stehen komme und mein Gott, im Schnee dachte ich, da würde man sich nicht verletzen. Oh. Ist mir auch nie passiert. Also ich wollte gerade fragen, ist noch nie was, keine Knochenbrüche, nichts. Habe bis heute nicht einmal einen Knochenbruch gehabt. In fast 40-jähriger Geschichte. Aber so harmlos ist das gar nicht mit dem Rodeln. Also da sind schon teilweise welche von der Bahn abgekommen und gegen Baum geknallt und sind auch daran gestorben. Gell? Also das ist nicht ganz ohne das Ganze. Also im Nachhinein, wenn ich mir überlege, wo wir überall runtergefahren sind und irgendwelche Bodenwellen dann gesucht haben, wo man dann eben irgendwie Sprünge machen konnte, wo du natürlich überhaupt nicht sehen konntest, läuft da jetzt irgendwie zufällig gerade irgendjemand dahinter längs oder so. Und also das war, ach nee, würde ich heute auch nicht mehr machen. Ich glaube, meine Eltern sind auch ganz froh, dass sie nicht so ganz genau wussten, wo wir waren, was wir gemacht haben. Oje, weh. Ich war heute noch beim Reifenwechseln. Ich habe Winterreifen gewechselt. Oh, wurde ja dann auch mal Zeit. Nee, nicht von Sommer auf Winterreifen. Aber ich habe Winterreifen gehabt, die hatten zwar noch knapp 5 Millimeter drauf, aber die waren schon 4 Jahre alt. Und da wurde es jetzt langsam Zeit. Also der Gummi sei ziemlich hart schon gewesen und da ist es sind wir auf Nummer sicher gegangen und haben sie jetzt gewechselt. Und das kurze Stück, das ich jetzt nach Hause gefahren bin vom Reifenhändler zu mir heim, das hast du sofort gemerkt. Also der hatte wieder einen Grip, weil wir haben ja heute auch wieder, es hat heute 40 Zentimeter geschneit und die Straße war nicht richtig geräumt und ich komme aus der Einfahrt raus beim Reifenhändler und komme in den Tiefschnee und gebe Gas und mit dem ESP, das ist ja sensationell und du stehst, also es war richtig, als wenn ich wirklich ein Allrad hätte. So hat sich das angefühlt, das war richtig geil und so also schön in die Kurve reingedriftet und dann Gas gegeben und das hat Spaß gemacht. Ja, mir ist jetzt aufgefallen, also ohne dass wir, also wir hatten bisher noch keinen nennenswerten Schnee. Es gab mal irgendwie so eine Episode, wo wir so ein bisschen, so einen Millimeterbereich irgendwie für eine Stunde ein bisschen Schnee auf dem Bürgersteig hatten. Aber mir ist aufgefallen, seitdem wir den neuen Wagen haben, kann ich gar nicht mehr so diese Handbremskiste machen, die ich so mochte, dieses um die Kurve driften, weil halt irgendwie elektronische Handbremse geht nicht. Okay. Und gar nicht mal, weil man es nicht dosieren kann, sondern weil die auch anders zupackt als eine manuelle Handbremse. Also die Handbremse hat ja nur auf die Hinterräder gegriffen und ich habe es ausprobiert und die elektronische, die greift auf alle vier Räder zu. Und das ist also damit vorbei. Oh, okay. Eine Scheiße. Oh. Wo meine Frau freut, die hat das immer gehasst. Ja, das kann ich nachvollziehen. Oh je, ja, der Winter. Und bei euch, Überschwemmung, habe ich irgendwas gelesen, stimmt das? Ja, ach, das war jetzt so ein bisschen Hochwasser. Also das war, das hast du halt so um diese Jahreszeit, dass eben viel, viel Wind ist und der drückt manchmal eben das Wasser ein bisschen doller irgendwo hin, wo es normalerweise nicht ist. In dem Fall war es jetzt Anfang Januar war es eben Sturmtief Zetje, die für Wasserstände in der Ostseeküste von zum Teil bis 1,80 Meter über normal gesorgt hat. Da ist dann halt auch wirklich Land unter. Also an der Ostseeküste gilt ja schon alles über einem Meter als Sturmflut. Wobei Sturmflut da so ein bisschen der falsche Begriff ist, weil es eben so gut wie keine Tidebewegung gibt in der Ostsee. Das ist ja mehr eine Badewanne. Man spricht da also vom mittleren Wasserstand, wohingegen man an der Nordsee vom mittleren Tidehochwasser als Maßeinheit, als Basismaß ausgeht. Und also wenn du an der Ostsee einen Meter über dem mittleren Wasserstand bist, dann sprichst du von der Sturmflut und die hatten jetzt halt zum Teil 1,80 Meter plus. Und da sind also in Lübeck, in Flensburg gab es doch massive Überschwemmungen und auch in Heiligenhafen an der Howachter Bucht, da gab es wohl auch ziemliche Abbrüche am Sand, also am Strand und auch an mehreren Dünen, die dort auch natürlichen Küstenschutz bieten und das war wohl so ein bisschen, also noch nicht kritisch, aber naja, als jetzt dann eine Woche später wieder ein Hochwasser kam, haben sie vorher schon gesagt so, das finden wir jetzt nicht so schön, aber kannst ja auch nicht machen. Ist man ja machtlos, klar. Genau, und heute war es jetzt also ein bisschen glimpflich, in Anführungszeichen. Also in Flensburg war ich heute zufällig dienstlich in einer anderen Angelegenheit. Da stand das Wasser halt bis knapp an die Kaikante. Auch in Kiel, die Kieler Förde, war auch ziemlich voll, aber Überschwemmungen gab es halt nicht. In Lübeck ist ein bisschen was übergepitchert und in Heiligenhafen waren sie auch wieder beim 1,30 Meter oder so oder 1,10 Meter. Mhm. Aber das war wohl auch unproblematisch. Mhm. Ja, Gott sei Dank. Dann hatten wir jetzt also gerade jetzt dann Sturm Benjamin, der wie gesagt eine Woche nach Zetje über Schleswig-Holstein gezogen ist und der hat tatsächlich dann aber auch so gut wie keine Schäden mehr hinterlassen. Wahrscheinlich, weil alles das, was lose war, hat Zetje schon abgeräumt und also wir hatten irgendwie, weiß nicht, 7 oder 8 umgeknickte Bäume und das war's. Ja, bei uns sind auch teilweise Straßen gesperrt, weil der Schnee so sehr auf die Bäume drückt, dass da die Äste dann abbrechen oder Bäume umfallen. Und da sind jetzt einige Straßen gesperrt worden wegen dem Ganzen. Und Schulen sind bei uns auch ausgefallen. Also in Marktoberdorf, glaube ich, sind Schulen ausgefallen. Montag, Dienstag, Mittwoch. Ab Donnerstag haben sie dann wieder Schule gehabt. Wo waren es noch? Im Lindauer Kreis waren auch Schulen ausgefallen. Und ich habe mir gedacht, naja, wegen dem bisschen Schnee kann es ja nicht sein. Aber es ging halt darum, dass die Gehwege halt gefährlich seien und auch im Bereich der Bushaltestellen und so sei es schwierig, wenn da die Äste runterkrachen mit dem schweren Schnee, das sei gefährlich. Und deswegen haben sie die Kinder einfach nicht auf die Straße haben wollen. Jo, da habe ich übrigens ein Thema mitgebracht, einen Zeitungsbericht. Da ist hat ein Autofahrer in Nesselwang seinen Wagen wohl so blöd über 2 Parkplätze hinweg vor einem Einkaufsmarkt geparkt, dass er da aufgefallen ist und ein Schneeräumfahrer hat sich dermaßen darüber geärgert, dass er sich gedacht hat, naja, dem zeige ich's mal, dem parke ich jetzt mal schön sein Auto mit Schnee ein. Und dann hat er seine Keller eben so gestellt, dass der ganze Schnee genau um das Auto drumherum aufgehäuft wurde. Und der Autofahrer hat dann erstmal die Polizei verständigt, weil er das natürlich auch nicht besonders lustig fand. Und als die Polizei dann kam, wurde die Anzeige aufgenommen. Und in dem Moment kam der Schneeräumfahrer gerade zurück und hat dann wohl ein Einsehen gehabt und hat den Wagen wieder vom Schnee befreit. Allerdings kriegt er jetzt deswegen von der Polizei eine Anzeige wegen Nötigung. Ja, also ich kann es ja verstehen. Ich bin also in dem Fall auch durchaus Team Schneeflugfahrer. Aber ist natürlich nicht in Ordnung, weil es halt, also den Schnee, den ein Schneeflug zusammenschiebt, den kriegst du halt auch nicht so einfach genau, weg. Genau, ja. Ohne maschinelle Unterstützung. Gut, in dem Fall fand ich es auch ein bisschen seltsam, was hat der sich einzumischen, wenn da jemand ein bisschen blöd auf dem Parkplatz quer steht. Aus dem Zeitungsbericht kam eben nicht hervor, ob der Schneeflugfahrer vielleicht den Parkplatz räumen sollte und da jetzt daran gehindert wurde. Wenn das der Fall ist, natürlich, ja gut, ob der jetzt auf einem Parkplatz, auf einer Stellfläche steht oder auf zwei, ist beides mal blöd, um Schnee wegzuräumen. Das fand ich jetzt nicht so wild, aber ich weiß nicht, ob ich dir die Geschichte mal erzählt habe. Ich habe etwas Ähnliches mal erlebt, am Alpsee. Im Sommer ist der Alpsee voll, da stehen die Autos am Straßenrand, du findest keinen Parkplatz mehr und da war gleich daneben ein gerade frisch gemähtes Feld. Mhm. Und da ist ein Autofahrer so rotzfrech gewesen und hat sein Auto genau in dieses Feld mitten reingestellt, in dieses Stoppelfeld. Und das hat der Bauer sich nicht gefallen lassen, hat dann seinen Trecker geholt und seinen Anhänger geholt, hat den Anhänger vorne hingestellt, seinen Trecker hinten hingestellt, hinter das Auto und ist wieder nach Hause gegangen. Und das ist ja eine ähnliche Situation. Und das fand ich richtig geil. Aber es ist auch eine geile Aktion. Ja, logisch. Das ist einfach super. Richtig geil. Und wir haben alle gelacht, wenn wir da vorbeigefahren sind. Das war ein Highlight und da denke ich ja heute noch dran. Aber wenn du genau nimmst, ist es auch wieder Nötigung, gell? Ja klar, natürlich. Andererseits, was hat der Bursche sich auf ein Privatgrundstück zu stellen? Das ist dann halt wieder der Unterschied. Natürlich, ja. Aber ich glaube, strafbar macht er sich, also Nötigung ist trotzdem Tatbestand, denke ich mal. Ja, ich glaube auch, dass sich der Bauer damit eher strafbar gemacht hat als der vermutlich, Falschparker. Ja. Aber ohne jetzt Anwalt zu sein, aber so mein erster Impuls. Würde ich auch sofort annehmen, ja. Naja, jedenfalls der Schneeräumfahrer hat dann das Auto wieder freigeräumt. Und ich denke mal, dass das sowieso wieder fallen gelassen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wegen so einer Lappalie jetzt irgendwie vor Gericht gerät. Mutmaßlich nicht, ja. Ist wahrscheinlich dann, heißt es dann so mangelndes öffentliches Interesse an einer Verfolgung oder so ähnlich. Das wird die wahrscheinlich, also werden sie wahrscheinlich vielleicht schon von Seiten der Staatsanwaltschaft einstellen. Oder ansonsten, dass das Gericht sagt, ja komm, hier Geldstrafe weg. Zu Ende. Sei eben zu wünschen, ja. Genau. In Flensburg war übrigens Stromausfall. Mhm. Ziemlich großflächig sogar. Die ganze Stadt war dunkel. 62.000 Haushalte betroffen. Und das war eine ganz spannende Geschichte, weil schon sehr früh feststand, was die Ursache war. Die Stadtwerke haben nämlich die ganzen Stadtteile peu à peu aus Sicherheitsgründen vom Netz genommen. Es ist nämlich so, Flensburg hängt an einer 150 Kilovolt Leitung, die aus Dänemark kommt. Und die war zusammengebrochen, die hatte sich irgendwie verabschiedet. Und dann kann Flensburg halt umschalten auf ein eigenes Kraftwerk und sich sozusagen im Inselbetrieb selber versorgen. Konnten sie dann aber doch nicht machen, weil sie ein Problem hatten mit der Netzfrequenz. Also du hast ja, wenn du Strom aus der Steckdose kriegst, dann hast du halt diesen Wechselstrom mit 50 Hertz. Und die hatten jetzt aber aus irgendeinem Grund nur 48. Und das ist irgendwie problematisch. Nicht weiter fragen bitte, keine Ahnung weswegen. Das dürfen gerne berufene Elektriker in unseren Kommentaren ergänzen. Auf jeden Fall haben sie gesagt, wir mussten dann erstmal abschalten und mussten unser Kraftwerk irgendwie neu justieren und dann konnten wir peu à peu die Stadtteile wieder zuschalten und die versorgen sich jetzt auch weiterhin komplett selber, weil die Leitung aus Dänemark immer noch kaputt ist und man vermutet, dass es vielleicht mit Abrissarbeiten an einem dänischen Kraftwerk zusammenhängen könnte. Das hat aber der dänische Stromnetzbetreiber noch nicht befürchtet. Aber stell mal vor, jetzt stehst du morgens 6:30 unter der Dusche, stockfinster, das Licht geht aus und das Wasser wird kalt. Also ich hätte ja sofort irgendwelche Gedanken an Psycho und hätte schon gleich irgendwie so eine behandschuhte Hand am Sicherungskasten oder sowas vor Augen. Okay, also das Wasser wird ja nicht gleich kalt werden. Außerdem, naja, aber relativ wird das sehr erfrischend sein. Aber das mit dem Licht kann ich mir auch vorstellen, ja, richtig. Das ist stockenduster. Ja. Und also wir haben eine Taschenlampe für genau solche Fälle und die hat auch einen genauen Platz, wo sie immer ist, aber der ist natürlich nicht im Bad. Mhm. So, jetzt musst du also dann erstmal dich aus der Dusche raustasten, einigermaßen trocken werden und gut, wenn du dran gedacht hast, das Handy mitzunehmen, dann ist ja sowieso kein Problem. Aber das liegt halt bei mir meistens auch morgens noch dann am Bett. So, wenn ich unter der Dusche stehe. Also das ist ganz schön tricky. Das heißt, erstmal die Augen an die Dunkelheit gewöhnen und dann vorsichtig Richtung Lichtquelle, also Richtung Taschenlampe tasten. Und dann hoffen, dass die Batterie so drin frisch ist. Ja, da achte ich drauf. Ja, machst du? Kontrollierst du das? Ja, okay. Also ich benutze die einfach aus Jux und Dollerei und zur Kontrolle eben immer mal wieder alle paar Wochen. Und habe auch immer noch irgendwo Ersatzbatterien rumliegen. Die ich dann im Zweifelsfall auch austausche. Nee, aber es gäbe ja dann auch gar nicht so viele Lichtquellen, die von draußen rein scheinen, weil ja auch die Straßenlaternen dunkel sind. Also so im normalen, was weiß ich, wenn ich nachts mal wach werde, dann mache ich auch nirgendwo Licht an, weil Licht, was von draußen reinfällt, von der Straßenbeleuchtung, das reicht mir aus. Aber das wäre ja dann auch nicht mehr. Ja, das wäre ja auch nicht mehr richtig. Also das könnte ich jetzt gar nicht sagen, ob bei uns noch Licht irgendwie Helligkeit wäre oder nicht. Kann ich dir gar nicht sagen. Ja gut, wenn der Mond scheint, klar, wenn Vollmond gerade wäre, dann wäre das kein Problem. Ist aber ja wenn der auch nicht da wäre oder Wolken oder sonst was, könnte es relativ dunkel sein. Ja, da hast du recht. Ist man gar nicht mehr gewohnt, gell? Ist man gar nicht mehr gewohnt, ist aber auch, also hätte ich gerne viel häufiger. So einfach mal so stockfinster, finde ich einfach auch cool. So wie sich dann die Stadt verändert. Es war natürlich auch, also ganz ungefährlich war es natürlich nicht. Kinder, die zur Schule gehen, werden halt noch weniger gesehen. Die Ampeln sind alle aus. Das heißt, die Leute bleiben halt auch nicht stehen. Und trotzdem müssen die Schulkinder halt irgendwie die Straßenseite wechseln. Und das ist natürlich dann auch keine so ganz einfache Situation. Aber in Flensburg gab es nur einen Unfall, wo ein Mann angefahren wurde, der war auch dann schwer verletzt, aber es sind eben zumindest keine Kinder zu Schaden gekommen und es war eben auch nur der eine. Und wenn du überlegst, wie viele tausend Leute auch nach Flensburg reinpendeln zum Arbeiten, dann ist das schon bemerkenswert, finde ich. Aber auch so Sachen, Alte und Kranke, ne, die zu Hause sind und die vielleicht irgendwie so eine Art Beatmungsgerät oder sowas haben, die haben natürlich auch gleich ein Problem. Also da war der Rettungsdienst auch in Großeinsatz. Ja, was man alles denken müsste, gell? Ja. Wenn man sich das jetzt irgendwie absichern möchte, das kriegst du ja fast nicht hin. Ich meine, die Krankenhäuser, klar, die haben Notstromaggregat, die werden das schon innerhalb von Sekunden wahrscheinlich wieder zum Laufen bringen. Aber ja, wenn jemand zu Hause so eine Hilfe braucht, so eine Unterstützung, ja, das ist natürlich schwierig. Ja. Man ist es so gewohnt, dass das immer funktioniert, aber ich kann mich nicht dran erinnern, wann der letzte Stromausfall bei uns war. Ja, mal so ein Flackern, wo der PC dann ausgeht oder so, ja. Aber so richtig dunkel kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Also wir hatten das eine Zeit lang hier in Husum relativ häufig. Und auch so, also das nehme ich schon relativ regelmäßig wahr, dass in Schleswig-Holstein es immer mal wieder kleinere Stromausfälle gibt. Auch Wasserrohrbrüche nehmen gefühlt gerade wieder zu. Aber halt so großflächig, das hatten wir lange nicht mehr. Es waren also in Husum mal irgendwie einzelne Stadtteile, die irgendwie mal für 20 Minuten oder sowas vom Netz waren, weil irgendwo ein Kabel einfach kaputt war, weil es so alt ist. Aber das sind Sachen, die bei uns relativ regelmäßig passieren. Weil du gerade sagst Wasserrohrbruch, was ich wahrnehme, ist eher Wasser, also Rohrverstopfungen. Nimmt bei uns zu, weil wir weniger Wasser verbrauchen. Genau, das ist ein Riesenproblem. Dass die Rohre sind einfach für viel mehr Wasserverbrauch ausgelegt und dann wird nicht alles weggespült oder und dann hast du halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, was dann da buchstäblich Wurzeln schlägt in so einem Kanalrohr und davon gehen sie dann auch kaputt und so weiter. Also ist alles nicht so einfach. Ja, genau. Also das hört man immer wieder. Wir haben es auch vorletztes Jahr gehabt, dass bei uns die Rohre zu waren. Nachbar hat auch das Problem gehabt, Kollegin hat das Problem gehabt. Also wenn du davon mal berichtest und sagst, wir hatten ein Problem, dann heißt es ja bei uns auch. Und der Gaswasser-Scheißemann, der kommt dann und sagt, ja, das Problem ist halt, dass man heutzutage zu wenig Wasser verbraucht, weil das heißt ja immer sparen, sparen, sparen. Das macht man da auch und dann tut man Spartasten ins Klo einbauen und dann passiert halt sowas. Genau, und holt sich die wassereffiziente Spülmaschine und die Waschmaschine mit dem ganz besonders geringen Wasserverbrauch. Das ist ja auch alles gut, so, das ist ohne Frage. Aber das ganze System ist halt auf einen anderen Verbrauch ausgelegt und dann wird es halt ganz, ganz schnell ziemlich problematisch. Zum Glück aber nicht so sehr wie in London, die ja einen riesigen Fettberg in ihrer Kanalisation haben. Das habe ich auch nur gehört. Erzähl mal. Ja, das ist also so eine Mischung aus Feuchttüchern und Speisefett, die sich in der Kanalisation halt festsetzen. Und das ist, muss ein Riesenteil sein, was richtig einen großen Teil des Londoner Kanalnetzes verstopft. Das war jetzt gerade, ist wieder eine Schlagzeile an mir vorbeigelaufen. Aber die haben dieses Problem schon seit einer ganzen Weile. Feuchttücher ja sowieso ein Problem. Die sind ja sehr praktisch für manche Menschen. Aber man tendiert halt, die im Klo runterzuspülen. Mhm. Und das ist auch für deutsche Kläranlagen ein Problem, weil die sich einfach nicht zersetzen und die sind auch sehr schwer zu zerkleinern. Deswegen sollte man die eigentlich, wenn man sie benutzt hat, in einen Mülleimer tun und dann entsorgen. Mhm. Und sonst bleiben sie halt, sonst besteht eben die Gefahr, dass die gerade bei alten Abwasserleitungen sich an Rissen oder an Kanten oder irgendwas, dass sie sich festsetzen, da auch hängen bleiben. Das ist eben das, was in London passiert. Und dann setzt sich daran eben beispielsweise Speisefett ab, was dann hart wird, was dann auch natürlich nicht mehr weich wird, ne? Wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, hast gerade irgendwie ein Kilo Marsriegel frittiert, in einem schönen Riegel Biskin, eingetragene Marke, und schüttest das dann in den Abfluss, während es noch trocken, noch flüssig ist, ist ja alles gut, das läuft ja dann auch weg, aber wenn dieses Zeug kalt wird, dann wird es halt auch wieder fest. Und wenn sich das dann irgendwo ansetzen kann, wie zum Beispiel an so einem Feuchttuch oder an einem Klumpenfeuchttücher, dann hast du halt irgendwann so einen Block und da kommt dann immer mehr dazu und irgendwann ist das rohrdicht. Mhm. Ja, dieses komische Fettteil, wo hat sich das dann gelagert? Das ist irgendwo in der Londoner Kanalisation. In so einem großen Hauptrohr steckt das wohl drin. Ach, das im Hauptrohr? Und das ist wohl auch mehrere Tonnen schwer. Weil der Kollege irgendwas erzählt hat, das muss so groß sein wie 8 Busse, Schulbusse oder irgend sowas. Dann habe ich mir das so vorgestellt und gedacht, wie soll denn das funktionieren? Wo ist denn so ein großer Raum, wo das zwischenlagert? Ist das dann im Klärwerk oder wo ist denn sowas? Also ich habe es leider nicht mehr gefunden im Netz. Ich habe jetzt keine Informationen dazu gefunden, aber ich konnte mir diese Menge in Busladungen nicht vorstellen. Aber wenn du sagst, dass das in Rohren ist, dann müsste es ja über eine kilometerlange Strecke dann sein. Ja, dieser Fettberg hat einen eigenen Wikipedia-Artikel. Ach was. Von wegen keine Informationen gefunden. Ja, ja, pass mal auf, es gibt diverse Videos davon. Und auch eben diesen Wikipedia-Artikel, da steht drin, dass im August 2013 die britischen Fettberge international bekannt werden, als die Thames-Wasserwerke einen Klumpen von der Größe eines Busses und einer geschätzten Masse von 15 Tonnen gefunden und darüber berichtet haben, im Stadtteil Kingston. Der war aufgefallen, weil sie ein Abwasserrohr fast vollständig verstopft hatten und sie 3 Wochen brauchten, um diesen Klumpen zu entfernen, damit eben eine Abwasserflut in dem Stadtteil verhindert werden konnte. Das Ganze tritt häufiger auf und pro Monat würden ungefähr 1 Million Pfund für die Beseitigung dieser Verstopfungen anfallen. Und dann gab es noch einen weiteren, 2014, bla bla bla, 15 auch nochmal. Und der bislang größte Fettberg wurde Anfang September 2017 im Londoner Stadtteil Whitechapel zufällig von Kanalarbeitern entdeckt, schreibt die Wikipedia. Bei einer Länge von 250 Metern wog er circa 130 Tonnen. Das ist ungefähr so viel wie ein Blauwal. So. Okay. Und jetzt kommst du. Und das Ding besteht eben aus Speisefett, Feuchttüchern, Darmbinden und. Also alles, was die Briten so in den Abfluss schmeißen. Aber ich krieg das jetzt kein Bild da raus. Wie sieht sowas, hast du da einen Link oder was? Wie sieht sowas aus? Oder beschreib's mal, damit unsere Hörer das jetzt auch sehen können vorm geistigen Auge. Ist das dann in einem Rohr drin, über 150 Meter? Und das Rohr hat einen Durchmesser von, keine Ahnung, einem Meter vielleicht? Und das ist voll bis oben hin mit Fett und Dreck? Exakt, genau, mit Fett und irgendwelchem anderen Krempel, der halt nicht zerfällt. Ne? Klopapier ist ja auch dafür gemacht, dass es sich im Wasser auflöst, kennen wir auch beispielsweise aus dem Campingwagen. Und die anderen Bestandteile dieser Fettberge halt nicht, weil Darmbinden, die haben ja dann auch dieses Klebedings, die bleiben dann irgendwo hängen und sammeln dann irgendwie Sachen an, bla bla bla. Und es gibt dann zum Beispiel ein Video von Spiegel Online, der Monster-Fettberg kommt ins Museum. Und da gibt's auch, ich glaube, auch Bilder und so, also so ein bisschen eklig. Okay. Das verlinken wir natürlich. Aber ich schicke dir gerne mal, ich tue ein paar Links in die Shownotes. Das ist super. Ja. Ja, also sie haben, es gibt hier bei dem einen Artikel in der Hannoverschen Allgemeinen, gibt es irgendwie ein Foto von zwei Kanalarbeitern von der Wassergesellschaft, wo dann drin steht, wir haben den Kampf gegen das Whitechapel-Monster gefunden, aber der Krieg continues, der geht weiter. Mhm. Ziemlich eklig. Ja, vor allem der Geruch, dann den stelle ich mir jetzt auch noch vor. Das muss ja widerlich sein, das ist ja... Boah. Und dann stehst du in so einem Kanalrohr und musst dieses Ding irgendwie zerkleinern. Boah! Ja, vor allem ist das wahrscheinlich so kompresst, du musst da ja mit richtig hartem Material rangehen und dann fliegen da die Fetzen und dann, oh, ich möchte mir das jetzt wirklich nicht vorstellen. Warte mal, ich poste mal unser Google Doc einen Link zu dem Artikel von den Themse-Wasserwerken. Moment. So. Am zweiten Spiegelstrich. Da ist nämlich ein Foto von diesem Fettberg unter Whitechapel Road. Und das ist wirklich eklig. Und es ist genau das, was du sagst. Das ist, und es sieht richtig, richtig hart komprimiert aus. Und da musst du wirklich mit dem Hammer oder mit irgendwie schwerem Werkzeug ran. Das denke ich schon. Das ist nicht einfach nur mit dem Föhn einschmelzen, sondern da musst du richtig hart arbeiten. Ja, gerade das da unten, das sieht ja fast so aus wie Teer sogar, so fest und, ja, Wahnsinn. So, hat's ein, so, also, wenn du es nicht besser weißt, würdest du sagen, da ist halt irgendwie Beton. Ja. Ne, auch so von der Farbe könntest du auch meinen, dass das Rohr an der Stelle einfach zu Ende ist, dass es nicht weiter runter geht. Ja, richtig. Wenn da reingekostet. Und das ist jetzt da ungefähr, zu einem Drittel, würde ich sagen, ausgefüllt, das Rohr. Ja, die Arbeiter, die gehen dann natürlich mit Maske rein, das müssen sie ja, weil das ist ja dann. Ja, genau. Nicht nur wegen Geruch, sondern halt auch wegen den Gasen vermutlich. Ja, genau, richtig. Und also da siehst du auch auf dem Twitter-Bild, in dem Artikel, den verlinke ich dann auch, da siehst du halt die Burschen auch, die haben so richtig eine Sauerstoffanlage mit dabei und jemand oberirdisch, der dann für die Sicherung zuständig ist, die sind auch irgendwie angeleint, dass sie auch rausgezogen werden können. Mhm. Ja, kein Spaß. Two Fatberg Engineers. Genau. Eine neue Berufsrichtung, Fatberg Ingenieur. Oh, holla die Waldfee. Uah. Ja, aber guck mal, das Bild da drunter, ne, wo sie das Ding entfernt haben, das sieht ganz anders aus auf einmal. Ja, klar. Und da würde ich fast sagen, also ein Drittel reicht ja fast gar nicht, was dieser Fatberg da ausgemacht hat. Ja. Ach ja, da sind die Burschen ja auch, genau. Das ist auch in dem Twitter, in dem Artikel verlinkt, das Bild. Das stellen wir in die Shownotes. Das müssen unsere Hörer auch sehen. Ja, auf jeden Fall. Wir reden 10 Minuten drüber. Das wäre ein bisschen fies. Och, jetzt wo du sagst, lass doch mal. Das finde ich, ich habe einen Podcast relativ neu in der Liste und ich weiß gerade, ich komme gerade nicht auf den Namen, wo sie sich halt auch irgendwie über aktuelle oder halbaktuelle Themen unterhalten. Und die spielen sich dann eben auch Bilder und Artikel im Chat irgendwie fröhlich zu, lachen sich auch drüber kaputt, beschreiben aber nicht, was man sieht und verlinken es auch nicht. Ja. Und da sitze ich dann davor und denke ich mir auch so, ja, okay, willst du jetzt dabei stören, wie die sich amüsieren? Soll ich jetzt lieber vorspulen? Naja. Na, aber ich glaube, du hast es schon sehr anschaulich jetzt erklärt, sodass sich das jeder vorstellen kann, wie es aussieht. Also bei mir hast du Bilder ausgelöst und jetzt ist es auch interessant genug, noch dem Link zu folgen und da passt das schon. Lass uns über was Erfreulicheres sprechen und vor allen Dingen was Oberirdisches. Sascha hat uns einen Link geschickt, 150 Jahre Ampeln. Da gab es ein Video im Morgenmagazin. Ich weiß gar nicht, ob das noch online ist. Das muss ja immer so schnell depubliziert werden. Muss es? Warum muss sowas eigentlich gemacht werden? Ach, weil die Zeitungsverlage Angst haben, dass die Öffentlich-Rechtlichen ihnen im Internet das Wasser abgraben. Weil die Anstalten der ARD zwar online Dinge tun dürfen, sie dürfen aber beispielsweise keine Werbung machen in ihren Angeboten. Mhm. Das heißt also, das, womit Zeitungsverlage Geld verdienen, warte mal kurz. Das Video ist noch online, es ist mir gerade nämlich autostartmäßig angegangen. Was die Zeitungsverlage als Geschäftsmodell haben, ist ja, Informationen zu nehmen und da möglichst viel Werbung drumrum, drüber, unten drunter und klickibunti zu machen. So sehr, dass man im Zweifelsfall den Inhalt gar nicht sieht. Das hast du aber im Internet auch. Da machst du eine Seite auf, das hast du im Internet auch, da machst du im Internet eine Seite auf und siehst vor lauter blum, blum, blum, blum gar nicht mehr. Ja, ich rede übers Internet. Ach so, du redest übers Internet. Ja. Ich dachte ja, also über die Print Zeitung. Also Print ist für mich völlig raus. Ach so, okay. Ja. Bei mir nicht. Ich setze mich immer noch mit der Printzeitung hin. Na gut, okay. Ich bin ja auch ein bisschen Und das, was, ja, aber bitte, also die sind ja, kann ja nur Wochen sein. Ja, danke schön. Ach, das war nett. Mit 27, sag doch sowas nicht. Red du weiter. Das war, ach so, genau, und die Öffentlich-Rechtlichen machen im Internet ja im Prinzip genau das Gleiche, nämlich Informationen präsentieren, aber halt ohne diesen ganzen Clicky-Bunty-Scheiß, sodass es möglicherweise attraktiver sein könnte, sich seine Informationen auf den Homepages der Öffentlich-Rechtlichen zu holen. Denen ist das ja egal, dass da keine Werbung ist, weil sie eben sowieso finanziert werden. Die Zeitungsverlage sagen aber, Menno, jetzt haben wir schon kein Printgeschäft mehr und jetzt macht ihr uns auch noch das Online-Geschäft kaputt. Deswegen gab es lange Verhandlungen und großen Streit um den Rundfunkmedienstaatsvertrag, der eben genau das regelt, was die Öffentlich-Rechtlichen tun dürfen und was nicht. Und da ist jetzt eben geregelt, dass zum Beispiel Videobeiträge und auch Audiobeiträge nur eine bestimmte Frist im Netz sein dürfen, auch Texte müssen dann irgendwann depubliziert werden. Und da gibt es eben diverse Fristen. Also es gibt drei Kategorien: 7 Tage, 30 Tage und ein Jahr. Und was jetzt in welche Kategorie reinfällt, ist zum Glück nicht meine Baustelle, muss ich nie machen. Aber das klingt für mich ehrlich gesagt fair. Ich meine, wenn die Öffentlich-Rechtlichen, doch, wenn die Geld bekommen dafür, dass sie keine Werbung schalten und uns nicht damit nerven und sich also finanziert werden, dann ist es ja nur gut und recht, wenn dann andere, die eben nicht Geld kriegen, also nicht finanziert werden, dass die das dann mit Werbung wieder reinbekommen. Und dass die Werbung machen, geschenkt, ja, selbstverständlich. Nur diese Depublizierung, das ist halt super unfair, weil das Zeug ist ja bezahlt. So, du und ich, wir bezahlen Rundfunkbeiträge und jeder andere auch, um diese Produktion zu ermöglichen, dass eben diese Inhalte da sind. Ja. Und dann finde ich persönlich, und jetzt gut, ich bin natürlich auch ARD-Mitarbeiter, in dem Fall, dass ich beim Norddeutschen Rundfunk arbeite, aber ich persönlich finde, das ist bezahlt, das gehört allen und das gehört dann eben frei zugänglich ins Netz. Mhm. Und diese Depublizierung, die läuft dem halt komplett entgegen, weil so wird das ja total verknappt und unnötig verknappt. Warum soll ich denn nicht in der Lage sein, auch 3 Wochen später noch einen aktuellen Beitrag mir anzugucken, nur weil der jetzt halt irgendwie ein Zeitungsverleger sagt, ja, so einen ähnlichen Beitrag hätten wir aber auch machen können. Wir haben ihn nicht gemacht, aber wir hätten. Und wenn der jetzt der online bleibt und unser gibt es gar nicht, dann kommt ja keiner mehr zu uns. Ja. Also die Erklärung finde ich auch schon doof. Ja, ja, das stimmt, ja. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Ja. Riesenstreitthema. Ich finde, dass auch die ARD-Anstalten da auch es einfach mal hätten drauf ankommen lassen können. Also ich verstehe nicht, warum die vor den Verlegern so eingeknickt sind. Aber sie haben es halt so mit sich machen lassen und ja, mein Gott. Wo, also es ist auch, ja. Wo wolltest du jetzt eigentlich mit dem hin, mit dem Thema? Ne, Sascha hatte uns diesen Link zum ARD-Morgenmagazin geschickt, genau, wo es um 150 Jahre Ampel geht, weil wir ja auch in letzter Zeit immer häufiger über unterschiedliche Ampelleute, Ampelfiguren gesprochen haben. Und in diesem Beitrag habe ich mich gefragt, Mensch, es wäre ja doof, wenn wir jetzt über diesen Film sprechen und der ist gar nicht mehr online. Und wenn wir den verlinken, kann den keiner mehr gucken. Okay. Gut. Und so kamen wir drauf. Aber er ist noch da, aber wenn unsere Hörer in einem Jahr unsere Podcast-Episode hören, dann ist er vielleicht nicht mehr da. Ganz bestimmt nicht. Na, also dann erzähl mal, was denn in diesem Vortrag, also in diesem Beitrag vorkam. Genau. Würde ich gerne. Wenn ich nicht. Aber ich habe ihn vor ungefähr 200 Wochen gesehen. Ich nicht. Das ist jetzt ja gut. Nee, aber ich glaube, das war der Beitrag, wo es darum ging, dass die Ampel 150 Jahre alt geworden ist und dass man doch eigentlich glücklich sein soll, dass es die gibt, weil es einem Auszeiten gibt. Man kann doch einfach mal einer Ampel seinen Gedanken nachhängen. Ja, genau. Und da fand ich das aber so widersprüchlich, weil ehrlich gesagt, ich bin ja angespannt. Ich stehe vor der Ampel und warte drauf, dass ich sofort, wenn es gelb wird, meinen Gang rein tue und losfahre, damit ja keiner hinter mir zu lange stehen muss und vielleicht dann das Hupen anfängt. Also ich kann vor der Ampel gar nicht entspannen, sondern ich bin immer auf Hab-Acht-Stellung. Als Beifahrer kann ich das, dann gucke ich mir die Leute an und dann alles gut. Aber als Fahrer kann ich das nicht. Und das war eben in diesem Beitrag auch aufgeführt worden, dass man doch das als Positives nehmen soll, wenn man Ampeln hat und einfach mal entspannen darf vor der Ampel. Weil man würde nämlich 2 Wochen in seinem Leben an der Ampel stehen. Das ist eine Menge. Im Laufe deines Lebens stehst du 2 Wochen an der Ampel, an der roten. Und in deinem Fall auch noch total verkrampft und hochkonzentriert auf die Ampel drauf starrend. Genau. Dass du bloß keine Millisekunde zu spät losfährst. Genau, damit auch ja keiner hinter mir hupt und denkt. Das ist stressig, ja klar. Blödes Weib da vorne, warum fährt die nicht? Frau am Steuer. Mehr Klischees. Ja, tatsächlich, die ist 150 Jahre alt geworden. Die erste Ampel stand in London am Parliament Square. Und die war damals noch 7 Meter hoch und hatte 3 Zeiger und hatte eine gasbetriebene Lampe oben drauf, damit man die Zeiger sehen konnte, auch bei Nacht. Und ein Polizist musste dann aber unten stehen und mit Hebeln dann die Zeiger verstellen. Und Zeiger, die glaube, die so quer standen, da hieß es dann, sie müssen halten. Und wenn sie auf 45 Grad standen, dann durften sie weiterfahren. Irgendwie so ungefähr war das. War noch nicht ganz ausgereift, ne? Noch nicht ganz ausgereift, nee. Aber es war schon ein Tick weiter, weil nämlich nachts hatten die schon 2 Lichter, nämlich rot und grün. Also da war schon der Grundgedanke mit dabei, weil auch nachts mussten ja die irgendwie gesehen werden. Die Zeiger und zur Unterstützung hatten dann eben rotes und grünes Licht. Allerdings hat die nicht lange gehalten, die ist nämlich 3 Wochen später schon explodiert. Und zwar hat da wohl ein Polizist die irgendwie angezündet, die Lampe, und dabei ist dann Gas ausgetreten oder irgendwas, jedenfalls ist es explodiert und der Mann wurde auch schwer verletzt. Und damit war er dann erstmal vorbei mit der ganzen Ampelsache. Und die wollten mehr Verkehrssicherheit erreichen und haben das Gegenteil erreicht. Genau, richtig, ja. Eine Schande. Ja, und die nächste Ampel war dann in Cleveland war dann die erste elektrische Ampel. 1914 war das dann. Und da ging es dann eigentlich los. Bloß es brauchte dann nochmal 10 Jahre, bis es in Deutschland ankam. Und die erste Ampel war dann am Potsdamer Platz. Und da ist heute noch eine Nachbildung zu sehen. Das ist auch so ein riesiges Gebilde, wo oben eine Person drin sitzen kann. Und das nämlich mit Absicht, denn dort oben in diesem Ampelturm saß dann ein Polizist und hat die mechanisch bedient, die Ampel. Was ich jetzt. Das ist ja auch der zweitbeste Job, den du. Ja, aber sicherer als Schupo. Also als damals der Polizist, der auf der Straße stand, die weißen Mäuse damals, die haben ja auch ein blödes Leben da gehabt. Kennst du noch so die Filme mit Heinz Erhard und so? Da sieht man das öfters drin, wie sie da auf so einem Podest standen und dann die menschliche Ampel waren. Ist ja auch unter dem ganzen Qualm da drin und die ganzen Abgase und Feinstaub heutzutage. Da hat man sich ja noch gar keine Gedanken da gemacht. Da fuhren ja auch viel weniger Autos. Das stimmt, aber das war nicht ungesunder. Also. Nö, das stimmt. Da mit ihrer Ölverbrennung, da noch mit ihrem, wo sie ihr Öl noch ins Benzin mit reingeschüttet haben, da in Vergaser oder wie das damals lief. Das war ja, Zweitakt, ne? Ja, genau. Ja. Ja, war schon interessant. Habe ich auch nicht gewusst, dass es schon so lange, 150 Jahre, mit Unterbrechung natürlich, aber gibt es die Ampel schon. Und wir machen uns Gedanken hier um Ampelmännchen, die erlaubt sind und nicht erlaubt sind. Naja, das ist ja das Einzige, was sich noch verändert an den Dingern. So, die Technik an sich ist ja ausgereift. Das heißt, nee. Habe ich vor ein paar Jahren gehört. Das, großartige Geschichte. Und zwar hat die Stadt Kiel vor einigen Jahren ihre Ampeln umgestellt auf LED-Technik, haben also die Glühbirnen ausgebaut und haben LED eingebaut. War das Kiel? Ich muss nochmal nachgucken. Also Stadt X. So, die haben sich gedacht, wir können Strom sparen, wenn wir die Glühbirnen, die ineffizient sind und keine gute Energiebilanz haben, ausbauen und die durch LED ersetzen, verbrauchen viel weniger Strom, sind heller, bla bla bla bla bla. So, jetzt ist das auch viel, viel heller an dieser Ampel, so hell, dass du eigentlich fast nachts eine Sonnenbrille brauchst. Aber der unangenehmere Nebeneffekt ist eigentlich, wenn das schneit und stürmt und die Ampelgläser zufrieren, dann dadurch, dass die LEDs nicht so warm werden wie die Glühbirnen, taut das nicht mehr weg. Nein! Und dann mussten sie nämlich noch eine Heizung nachrüsten. Ach nein! Hoffentlich finde ich den Artikel nochmal wieder. Das ist Jahre her. Ja, großartig. Also nee, also das muss man aber erstmal denken. Also das hätte mir auch passieren können als Stadtplaner, als Ampelplaner. Also, das ahnt man ja nicht, oder? Ja, das denkst du auch. Also, ja, also ein guter Gedanke, Strom sparen, ja, ole ole. Aber, ja. Also, siehst du, so ähnlich wie mit Wasser sparen, hat auch einen Nachteil, den man vorher nicht bedacht hat. Heieiei. Genau. Dann bin ich doch eher für den Kreisverkehr. Der friert nicht so schnell ein. Ist ja jetzt die Alternative für Ampeln. Baut man ja überall Kreisverkehre. Also das ist ja Wahnsinn, wie man ständig durch den Kreisverkehr durch muss. Das wundert mich sowieso immer, dass da so wenig Unfälle entstehen. Aber angeblich weniger Unfälle als auch an Ampeln. Und weniger aufwendige Unfälle, also mit weniger Personenschaden. Ja, weil die Geschwindigkeiten vielleicht geringer sind. Das könnte sein. Wäre so meine Idee. Aber also Kreisverkehr funktioniert halt auch nicht für jede Straße. Ich finde immer, es gibt so ein paar, also bei uns hier in der Gegend, so ein paar Kreisverkehre an sehr stark befahrenen Straßen. Wenn du da aus der Nebenstraße rauskommst und willst in diesen Kreisverkehr rein, dann stehst du halt minutenlang und es findet sich keine Lücke, weil die Leute halt quasi geradeaus über den Kreisverkehr drüber fahren wollen. Ach, okay. Und du hast eben diesen Punkt so selten, dass jemand abbiegt und dass du da dann eine Lücke findest und reinscheren kannst. Das ist echt schwierig manchmal. Da müsste man auf den Kreisverkehr noch irgendwas hinstellen, irgendwie Blumen anpflanzen oder irgendwas, einen Buckel aufhäufen und Blumen drauf machen, damit man nicht so geradeaus durchbrettert. Oder geht das nicht aufgrund der Größe oder wie sieht das da aus? Wie meinst du jetzt? Naja, du hast gerade gesagt, weil man mutmaßlich drüber fahren möchte über diese, oder kann man da drüber fahren über diese? Ach so, nein. Ich meine, also wenn du halt dir eine Straße vorstellst, eine Hauptstraße, und dann hast du einen Kreisverkehr in der Mitte und dann sind eben an dieser Hauptstraße, an der vielbefahrenen, wollen die Leute halt immer die zweite Ausfahrt nehmen, um gewissermaßen geradeaus weiterzufahren. Ich hatte jetzt so verstanden. Also nicht geradeaus über den Hügel, um Himmels Willen, nee. Okay. Obwohl das tatsächlich hier an der Westküste auch sehr verbreitet ist, dass Kreisverkehre in der Mitte noch wie so einen Weg haben, der mit Pollern abgeteilt ist, für Schwertransporte von Windkraftanlagen. Ach, damit man die rausnehmen kann, damit dann die Windkraftanlagen, also die LKWs drüber fahren können. Ah. Genau. Also ich sehe das nämlich auch öfters, dass so ein Kreisverkehr eigentlich nur aus einem Kreis besteht und in der Mitte Kopfsteinpflaster. Das finde ich auch total bescheuert. Ja, weil da. Also, warum baust du da einen Kreisverkehr? Genau. Das ist ja Unsinn. Da fahren nämlich auch viele geradeaus weiter. Gucken links, gucken rechts, drüber. Und das ist nämlich auch schon mein. Und sowas hatte ich mir gerade vorgestellt, als du gesagt hast, man fährt geradeaus. Aber nein, du meintest die zweite Ausfahrt. Genau. Okay. Ja, mit den LED-Ampeln, Entschuldigung, das war übrigens Japan und nicht Kiel. Ich weiß nicht, wie ich auf Kiel gekommen bin. Ach, ist ja nicht so weit auseinander. Kyoto vielleicht. Naja. Es gibt einen Spiegelartikel dazu, verlinke ich auch. Nee, Moment, aber hier der ist, wieso ist der denn in, also die haben ja bei Spiegel Online schreiben sie ja vorne immer so eine Ortsmarke hin und die ist Hamburg. Gibt es einen Hamburg in Japan? Keine Ahnung, vielleicht haben sie das verlegt nach Hamburg, ist Secondhand-Ware oder so. Genau. Was weiß ich. Keine Ahnung. Ist ja auch egal, wo es ist, aber spannend ist es trotzdem. Soweit muss man erstmal denken. Das ist ja wirklich faszinierend. Ja. Hamburg-san. Hashimo. Zame. Zame-de-de. Gut, Entschuldigung. Das war mutmaßlich nicht so korrekt politischerweise. So, das tue ich, also den Link tue ich auch nochmal in unsere Shownotes, damit wir das auch noch für die Nachwelt festhalten können. Genau. Das Gute ist natürlich, in Japan ist man ja ausnehmend höflich. Oh. Aua. Wo man auch ausnehmend höflich ist, ist eine Mittelschule in Füssen. Die ist nämlich von der Deutschen Knigge-Gesellschaft zur höflichen Schule ausgezeichnet worden. Ja, aber ehrlich gesagt konnte ich mir darunter nicht sehr viel vorstellen. Die Kinder werden dort dazu erzogen, höflich zu sein. Ja, oder es gibt dann so Kniggekurse. Okay. Und das war's. Und der Gedanke ist dann eben, dass die dadurch, dass sie lernen, wie sie sich benehmen sollen, kniggemäßig, dass sie dann eben einen besseren Umgang untereinander haben, mhm, und dass sie eben auch für Ausbildungsplatz und Berufswahl nachher so bessere soziale Fähigkeiten mitbringen. Ne? Wenn du also dann weißt, wie du dich in Gesellschaft Erwachsener zu verhalten hast, dann kommst du eben bei einem potenziellen Arbeitgeber viel besser an. Ne? Dann kannst du vielleicht, wenn du im Praktikum schon ausnehmend höflich warst und gutes Benehmen gezeigt hast, dann kriegst du vielleicht eher eine Ausbildungsstelle als jemand anders, der das nicht tut. Ja, aber ist das nicht eigentlich selbstverständlich? War es früher mal, ist es heutzutage nicht mehr. Und müssten die das nicht eigentlich von zu Hause mitbringen? Ist die Schule jetzt dazu da? Früher mal, ist es heute aber nicht mehr. Also das ist das, was ich ganz häufig höre, wenn ich über den Ausbildungsmarkt oder sowas berichte. Das ist eigentlich die große, auch wenn ich so mit Handwerksbetrieben irgendwie zu tun habe, das ist eigentlich das, was alle immer sagen. Die Azubis haben ein ganz, ganz großes Problem heutzutage mit Pünktlichkeit, mit Zuverlässigkeit. Das kriegen die alles nicht mehr so richtig mit und kriegen es alle nicht mehr so richtig gebacken. Also die sind schon froh, wenn sie mit jemandem ein Bewerbungsgespräch ausmachen und der kommt einigermaßen pünktlich überhaupt zum Gespräch. Okay. Oder der hat dann den Job und dann ist der regelmäßig da. Okay. Und dann fangen die erstmal an und bringen dem erstmal bei, okay, wenn wir sagen, wir fangen um 7 an, dann möchten wir, dass du bitte um 7 Uhr in Arbeitsklamotten auf dem Hof stehst und in der Lage bist, sofort ins Auto zu steigen und mit deinem Ausbilder irgendwo hinzufahren. Und das ist gerade ein Riesenproblem, war schon seit Jahren. Okay, aber da kam ja so ein Glück mit unseren Lehrlingen. Also die sind ja echt top. Die sind ja alle sehr freundlich, sehr höflich, sagen immer artig guten Morgen, kann ich was helfen? Ich habe keine Arbeit, was soll ich tun? Also wir sind so zufrieden mit unseren Lehrlingen. Aber dass das wirklich so ist, das ist an mir vorbeigegangen. Okay. Also da weiß ich nicht, ob das auch irgendwie was mit Motivation zu tun hat oder ob die, ob ich jetzt zufällig mehr mit Betrieben spreche, die sozusagen der Notnagel sind für all jene, die irgendwie ihren Traumjob nicht gekriegt haben und dass die dann irgendwie so ein bisschen ja mit halber Kraft unterwegs sind, kann ich jetzt nicht sagen. Weiß ich nicht. Mhm. Naja, dann ist so eine Schule vielleicht ganz sinnvoll. Und da das, ja, eine Mittelschule, okay, ja, egal, das müsste in jeder Schule eingeführt werden. Ja, das nächste Thema kommt von dir, glaube ich, ne? Ja, da ging es auch um eine Streitigkeit, also um Unhöflichkeit sogar, also genau das Gegenteil. Da ist ein junger 21-jähriger Autofahrer vom Parkplatz eines Fastfood-Restaurants runtergefahren und da sprang ihm ein 7-jähriger Junge direkt vors Auto. Aber da der Autofahrer wirklich sehr langsam gefahren ist, Schrittgeschwindigkeit, konnte er dann gefahrlos bremsen und hatte dann auch noch meterweit Abstand zu dem Kind, das da jetzt vor ihm stand. Mhm. Die Mutter sah das allerdings anders von dem Kind und schrie dann den Autofahrer an. Reichte ihr aber wohl noch nicht, denn sie hat ihn nicht nur angeschrien, ob er ihr Kind umbringen will, sondern sie riss dann auch noch die Fahrertür auf, packte den Autofahrer, schüttelte ihn und schlug ihn ins Gesicht. Nein. Doch. Und der junge Autofahrer konnte sich dann mit Mühe wieder in seinem Auto retten und die Tür schließen und sich einsperren, weil sonst die Frau noch rabiater geworden wäre. Und dann sind andere Passanten eingeschritten und haben versucht, die Frau da wegzuhalten. Dann kam aber noch ihr Mann mit dazu und noch eine weitere ältere Frau, die wohl auch zu der Familie gehört hat. Und die ältere Frau hat dann noch mit dem Gehstock auf das Auto eingeschlagen. Gibt es doch nicht. Also die müssen da richtig ausgetickt sein. Ja, und die Passanten haben das dann aber alles beruhigt und die drei Leute sind dann eingestiegen in ein Auto und sind dann weggefahren und leider konnten die Leute sich das Kennzeichen in dem Moment nicht merken oder haben einen Zahlendreher gehabt oder irgendwas, jedenfalls das Kennzeichen ist nicht bekannt und so konnte die Identität der Leute nicht festgestellt werden. Aber das ist schon, finde ich, schon sehr, sehr heftig, dass jemand so dermaßen austickt. Ich meine, klar ist das eine brenzlige Situation gewesen, die hatte Angst um ihr Kind, aber A, ist nichts passiert und B, es war ja die Umsicht des 21-Jährigen, dass er wirklich rechtzeitig gehalten hat und wirklich langsam gefahren ist. Und da so auszuticken und so rabiat zu werden, das ist ja schon heftig. Ja, so Kampfhelikoptereltern, ne? Ja, ich. Das, ja, ich weiß es nicht. Gibt es sowas wirklich? Musst du mir wieder sagen, gibt es sowas wirklich? Ja. Also es gibt inzwischen, das haben wir auch vor kurzem in der Berichterstattung gehabt, dass eine Schule in südlichen Schleswig-Holstein einen Elternparkplatz eingerichtet hat, also einige hundert Meter vor dem Eingang der Schule, wo ein Schild steht, ab hier schaffen wir es alleine. Ja, das kenne ich auch. Weil so viele Eltern wirklich bis an den Eingang gefahren sind und die Kinder irgendwie noch halb bis ins Haus eskortieren wollten. Das hatte, glaube ich, der Brombeerfalter auch neulich erwähnt. Oder irgendwie, also in irgendeinem Podcast habe ich es auch gehört, dass dann am Eingang vom Schulgebäude nochmal so ein Schild stand, so liebe Eltern, von hier an können die Kinder auch alleine gehen. Mhm. Wir brauchen eure Begleitung dann nicht mehr. Und das, also ich war jetzt vor einiger Zeit, hatten wir ein Lehrergespräch mit dem Betreuungslehrer unserer Gastschülerin und sind dann halt auch zur Schule gefahren, haben das Auto abgestellt, es hatte geregnet, sonst hätten wir die Fahrräder genommen. Und der Schulparkplatz war einigermaßen frei, aber so dieser Wendehammer direkt vor der Schule, die liegt in so einer Sackgasse, der war voll geparkt mit Elternautos, die in Zweier-, Dreierreihen da gestanden haben, um ihre Kinder abzuholen. Es war ein unglaubliches Gewühl, bis die sich dann auch gegenseitig irgendwie koordiniert haben, um erstmal aus ihren selbstgebauten Parklücken, also wohlgemerkt absolutes Halteverbot, da raus zu rangieren. Und dann auch noch durch diese Straße wieder zurück zur Hauptstraße zu fahren, wo auf der einen Seite regulär geparkt wird von den Anwohnern. Das heißt, du kannst dann halt auch nur immer von Parklücke zu Parklücke fahren, weil der Gegenverkehr von noch mehr Eltern ja auch noch reinströmt. Also ich habe auch gesagt, das war das erste und das letzte Mal, dass wir mit dem Auto zu dieser Schule gefahren sind. Egal bei welchem Wetter, nächstes Mal nehmen wir die Räder, weil du einfach dann auch ewig lange nicht rauskommst, wegen des ganzen Verkehrs. Und ich hatte ja letztes Jahr im Sommerurlaub, im Campingurlaub, ja nicht letztes Jahr, sondern 2017 war es, glaube ich, auf dem Campingplatz auch dieses Erlebnis, dass wir standen auf einem Campingplatz, wo, also es war halt eine ziemlich große Wiese, und ich wollte einen Grill anmachen und da war eben eine betonierte Fläche am Wasserhahn und ich habe dann halt nur so einen Einweggrill dabei gehabt und habe den halt da drauf gestellt, an die Ecke, so weit wie möglich weg vom Wasserhahn und ein paar Meter daneben war eben auch der Kinderspielplatz. Und da waren jetzt eben zwei Kinder auf dieser ganzen Wiese, ansonsten waren es nur Erwachsene und die haben halt da in dem Bereich gespielt. Und ich habe diesen Grill angezündet und dann rief der Größere seiner kleinen Schwester zu, pass auf, was weiß ich, wie sie hieß, Brigitte, der Mann hat hier ein Feuer angemacht. So, das reicht eigentlich als Warnung, finde ich ja schon aus. Die Kinder haben das erkannt, haben gemerkt, ja, da ist eine Gefahr, wir halten uns fern. Das dauerte keine 20 Sekunden, da stand diese Mutter bei mir im Vorzelt. Finden Sie das gut, hier Feuer zu machen, wo die Kinder spielen, die können sich da verletzen. Hier direkt neben dem Spielplatz, finden Sie das gut? Die ließ mich gar nicht zu Wort kommen. Und es ging so lange, die hat so lange auf mich eingequakt und ihr Mann kam dann auch noch und hat da auch noch irgendwie rumgetönt. Und ich konnte überhaupt gar nichts sagen, weil die so sehr geschimpft haben, wie ich jetzt ihre Kinder in Lebensgefahr bringe, bis ich dann zum Wasserhahn gegangen bin, einmal Wasser geholt habe und gesagt, okay, ich mache ihn jetzt aus. Und dann konnte ich denen erklären, dass das die einzige Feuer, also es wirklich eine gute Idee war, den da hinzustellen, weil es der einzige feuersichere Untergrund war und halt auch 4 Meter von dem Klettergerüst weg. Also selbst wenn der Bursche oben drauf geklettert wäre und hätte in Titanic-Manier die Arme ausgebreitet, wäre runtergesprungen, hätte der den Grill nicht getroffen. Mhm. Aber für sie war das ein Problem. Und dann, nachdem der Grill aus war, haben sie die Kinder reingerufen zum Abendessen und dann mussten die ins Bett. So. Okay. Völliger Unsinn. Okay. Und abgesehen davon, von diesem Einzelschicksal auf dem Campingplatz, wo ich froh war, dass ich 2 Einweggrills gekauft hatte, gibt es auch bei Spiegel Online eine Kolumne über Helikoptereltern, wo Leser ihre Geschichten einreichen. Es sind ganz viele Lehrer, auch Unis inzwischen, die Elterntage eingeführt haben, weil die Eltern ihre Kinder mit zur Schule bringen, die Professoren nerven über den Lernfortschritt. Weil die bei der Studienberatung dabei sind, wo Eltern mittlerweile rausgeschickt werden müssen, um mal in Ruhe mit den Kindern zu sprechen, was die eigentlich studieren wollen. Und dann sagen die sowas wie, ich möchte eigentlich gerne Tischler werden, will gar nicht studieren. Okay. Ja. Das ist ziemlich heftig. Ach, was. Spannend. Okay. Ja. Reg mich schon wieder auf. Wobei ich mir jetzt so gerade die Szene vorgestellt habe, wie du deinen Grill da hinstellst und in ein paar Meter Entfernung fängt der Spielplatz mit Sanduntergrund an und die Kinder rennen da rum. Noch nicht mal. Ach, noch nicht mal. Wiese. Ach, okay. Wiese und Klettergerüst. Okay. Weil ich und die haben auch gar nicht, in dem Moment haben die überhaupt gar nicht auf dem Spielplatz gespielt. Ach so, okay. Sondern die waren noch 10 Meter weiter weg und haben sich irgendwie einen Ball zugeworfen. Ja, ja, ich habe jetzt bloß umgekehrt gedacht, wenn dort Sand gelegen hätte, dann hättest du nämlich bald ein paniertes Schnitzel auf deinem Grill gehabt, weil vor lauter Sandspielereien und so. Ja. Also das wäre eher von deiner Seite aus nicht sehr günstig gewesen, aber umgekehrt. Ja, ja. Ja, vor allem paniertes Kinderschnitzel, ne? Okay. Oha. Schmeckt doch auch nicht. Aua. Entschuldigung. Liebe Helikoptereltern, bitte nicht. Nicht nachmachen. Nicht so doll nee. In den Kommentaren. Okay. Ja. Alles ganz schwierig. Dann haben wir einen Link bekommen zur Taz, zu einem Artikel, der sich um Nazi-Glocken und NS-Kirchenbauten beschäftigt. Hast du den gelesen? Ich habe mal rein. Es ist ein sehr umfangreicher Bericht. Geht sehr ins Detail, tut auch verschiedene Themen ansprechen. Tut auch, oh, was ist das für ein Deutsch? Tut auch verschiedene Themen ansprechen. Und also ich habe vor allem das rausgezogen, dass es da wohl ganze Altäre gibt oder sowas ähnliches wie Altäre, wo Soldaten und Hakenkreuze drin sind und sowas. Habe ich das richtig verstanden? Ja, so habe ich es auch verstanden. Da ist auch ein Bild davon. Mhm. Und die sind eben während der Nazizeit entstanden. Das waren wohl irgendwelche Spenden von Hitler und Co. Genau. Und was habe ich noch rausgezogen aus dem Ganzen? Achso, die Hakenkreuze, die haben sie wohl weggefräst, aber die Soldaten und die trauernden Mütter, die da noch mit drauf sind und wer muss noch mit drauf gewesen sein? Irgendeine Nazi-Größe war da abgebildet. Die sind immer noch zu sehen. Und dann ist eben die Frage, ob das in Ordnung ist oder nicht. Und wohl gibt es auch schon Pfarrer, die sich geweigert haben, in dieser Kirche dann auch zu predigen, weil sie dieser Sache da nicht, ja, das nicht mögen. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Also in der Kirche meiner Frau gibt es auch noch so einen kleinen, na, ich will nicht sagen Nebenaltar, aber so eine Gedenkstätte für die Gefallenen in den beiden Weltkriegen, wo halt so ein Buch ausliegt mit den Namen und eben auch noch so ein, ja, also ist kein eisernes Kreuz oder sowas, aber halt schon, es sieht schon auch ein bisschen militärisch aus, finde ich. Mhm. Und da gibt es jetzt halt auch gerade die Diskussion, abräumen oder stehen lassen. Und da ist dann eben, gibt es eben die beiden Standpunkte, ne? So, die einen sagen, naja, könnte ja sein, dass es dann doch nochmal den ein oder anderen Älteren in der Gemeinde gibt, der nochmal nachgucken will oder der dann nochmal gedenken möchte. Mhm. Andererseits steht das Ding halt auch so ein bisschen im Weg und also was heißt, es steht halt hinten in der Ecke, das stört kaum jemanden, aber man guckt halt drauf und es ist halt da und für die Nutzung mit neuen Gottesdienstmodellen ist es halt auch manchmal irgendwie so ein bisschen schwierig, weil sie hat da ja eine Bar aufgebaut oder aufbauen lassen, wo wir dann eben so ein erweitertes Kirchencafé nach manchen Gottesdiensten machen und dann stehst du halt mit dem Ding im Rücken da an der Bar, das ist auch irgendwie komisch. Mhm, also. Naja, so, aber das sind eben genau solche Sachen. Oder auch Gebäude, ne? Also es gibt zum Beispiel in Dithmarschen in der Nähe von Friedrichskoog die Neulandhalle, die haben die Nazis irgendwann gebaut. Mhm. Und um da eben so ihre völkische Erziehung machen zu lassen. Und das ist im Besitz der Kirche, das Ding. Und die haben dann sich auch jahrelang sehr, sehr schwer getan damit, was sie damit jetzt machen wollen. Und konnten sich aber auch nicht dazu durchringen, das abzureißen. Möglicherweise, weil es auch unter Denkmalschutz steht, weiß ich nicht genau. Und haben jetzt dann im vergangenen Jahr 2018 haben sie da irgendwie es geschafft, dann eine Gedenkstätte oder eine Erinnerungsstätte zu machen, wo also sich kritisch mit der Nazi-Herrschaft und auch mit dem Wirken der Nazis an der schleswig-holsteinischen Westküste, Stichwort Landgewinnung, dann auseinandergesetzt wird. Aber es ist eben alles schwierig und naja, gut, solche Gebäude, das kann ich noch verstehen, dass das akzeptiert werden kann. Gerade ist nicht in Berlin sowieso, da gibt es so viele Gebäude, die aus der Nazi-Zeit sind. Ist nicht sogar die amerikanische Botschaft in so einem Nazi-Bunker mit drin, in so einem Nazi-Gebäude, in so einem großartigen? Also dass es dann anders genutzt wird, finde ich an sich nicht so verwerflich. Aber dass es in einer Kirche noch ganze Altäre und so erhaltenswerte Holzwände gibt und sowas, das finde ich schon irgendwie schwierig. Gerade Kirche und Nazi und das, ich weiß es nicht, warum ich gerade da ein bisschen schwieriger das Ganze sehe. Wenn etwas komplett anders genutzt wird, ein Gebäude, wo halt gebaut wurde von den Nazis, dann sage ich mir, mein Gott, ist nicht so wild. Aber wenn du in eine Kirche reingehst und dann sitzt du da und solltest ja dem Pastor lauschen und ihm zuhören andächtig, aber dein Blick schweift dann halt eben weiter und dann siehst du neben dir ein Soldat und nicht den Göring, ich weiß nicht mehr, wer da drin abgebildet war in dem einen Holzbogen. Es stand in dem Bericht drin, ich komme jetzt leider nicht drauf, das war auch so eine Nazi-Größe, der dann auch noch zu erkennen ist als solcher, das finde ich dann schon ein bisschen heftig. Ja, vielleicht auch, weil die Kirchen sich da nicht so wahnsinnig eindeutig positioniert haben, ne? Die haben ja auch lange stillgehalten. Ja, aber es gab auch viele, die haben Leute versteckt. Also es waren ja auch da gab es solche und solche. Ja. Also das kannst du ja auch nicht. Das stimmt, ja. So unbedingt in eine Richtung. Ja, das stimmt. Ja, es ist kompliziert, ich weiß es auch nicht. Ja, da muss man, glaube ich, mit sehr viel Feingefühl vorgehen und vielleicht lieber einmal mehr etwas entfernen und weglassen. Ja. Ja, spannend. In der Tat. Und sag mal, wann hatten wir das denn, dass sich eine Frau wegen Kuhglockengeläut beschwert hat? Ist auch noch nicht so lange her. Ist das noch nicht so lange her? Gab es da nicht mal in der Schweiz auch so eine Abstimmung? Richtig, die durfte dann nicht eingebürgert werden oder irgend so ein Unfug, ne? Ja, die hatte sich irgendwie gegen Kuhglockengeläut geäußert und wollte dann die Staatsbürgerschaft haben von Schweiz oder so und genau. Ist dann irgendwie abgekanzelt worden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wieso? Wie kommst du jetzt drauf? Ich komme drauf, weil uns der Flachlandhiker einen Link geschickt hat zur Homepage von Bayern 3, wo über einen Kuhglockenstreit im Landkreis Miesbach in der Gemeinde Holzkirchen gesprochen wird. Da hat nämlich jetzt ein Gericht geurteilt, dass ein Unternehmer und seine Frau sich mit Mist und Weidestechfliegen und Kuhglocken eben abfinden müssen, wenn sie auf dem Land wohnen. Der Mann und seine Frau haben geklagt, dass sie wegen des Lärms der Kuhglocken unter Schlaflosigkeit und Depressionen litten und dann dazu käme eben Wertverlust der Immobilie sowie Gestank und die Gesundheitsgefahr durch die Stechfliegen. Und der lustige Witz ist, dass seine Frau selber Landwirtin ist und die haben, der Unternehmer und die Nachbarin hatten schon mal einen Vergleich geschlossen, jetzt, man muss auch richtig lesen, ne? Das ist, und weil die sich eben schon mal geeinigt hatten, dass nämlich die Kühe auf einer Hälfte der Weide mit Glocken grasen dürfen, hätte der Nachbar jetzt kein Rechtsschutzbedürfnis mehr, hat das Landgericht München entschieden. Und der Anwalt will aber Rechtsmittel einlegen. Also die sind damit nicht so ganz einverstanden. Okay. Die waren 2013 hingezogen aus Otterfing aufs Land wegen der herrlichen Ruhe. Ein Jahr später kamen dann die Kühe, weil nämlich die Gemeinde ihre Wiese an eine benachbarte Bäuerin verpachtet hat. Und die haben die Kuhglocken mit dabei gehabt und der Nachbar hat 100 Dezibel und mehr gemessen. Das wäre also mit Presslufthämmern vergleichbar. Und jetzt haben sie sich dann geeinigt, dass der Abstand zum Haus 25 Meter betragen soll. Aber offenbar reicht das nicht aus. Und jetzt wollte er die Weide komplett sperren lassen. Ja, das hatte ich irgendwie mitgekriegt. Ich glaube, da ging es auch darum, dass der Bauer dann auch noch Pschütte ausgetragen hat auf diesem Feld. Und dann eben auch die Geruchsbelästigung noch hinzukam. Und das ist wohl dann zu viel des Guten gewesen, was den guten Mann da erzürnt hat. Ja, das hatte ich, glaube ich, mitgekriegt, ja. Ja. Ja, das ist die Frage, gell? Du ziehst irgendwo hin und glaubst, du hast da, keine Ahnung, unverbaubare Lage und plötzlich wird dir ein Haus vor die Tür geknallt. Dann sagst du dir ja natürlich auch, Moment, vor 10 Jahren hat man uns gesagt, hier wird nicht gebaut und plötzlich wird gebaut. Und so. Ja, da musst du dann aufmerksam genug sein und musst dann deine Bürgerrechte wahrnehmen bei der Gemeindevertretung, wenn die Bauplan, einen Aufstellungsbeschluss machen, dass du halt dann da Einspruch erhebst. Das ist die Frage, ob du den Einspruch durchsetzen kannst und hier mit der Kühe naja, auch, klar, du kommst da hin und denkst, das ist eigentlich nicht für Kühe gedacht und plötzlich stehen ein Jahr später die Kühe da. Kann blöd laufen, aber andererseits, ja, wenn du aufs Land ziehst, musst du damit rechnen. Da musst du auch mit Kirchengeläut rechnen und du musst auch mit Föhn rechnen. Kriegst halt Kopfschmerzen, wenn mal wieder Föhn ist oder sonst irgendwas. Du musst halt mit solchen Sachen einfach rechnen und finde ich richtig. Das hat ja auch das Landgericht gesagt. Genau, finde ich richtig, dass das Gericht so entschieden hat. Doch, auf jeden Fall. Tja. Dann sind wir beim Thema Automaten und da haben wir tatsächlich eine ganze Menge diesen Monat. Richtig. Die Silke hat uns ja fleißig, die war ja irgendwann letztes Jahr in Wien und da hat sie fleißig Automaten für uns gesammelt und wir können die jetzt peu à peu mal vorstellen. Unter anderem hat sie uns einen Brotautomaten geschickt. Und der ist direkt an eine Bäckerei angeschlossen und wenn die Bäckerei abends schließt und hat noch Brot übrig, dann schmeißen die das Brot nicht weg, sondern sie tun es in den Automaten und dort wird es dann etwas günstiger angeboten. Und das finde ich eine richtig tolle Super Sache. Cool. Anstatt es wegzuschmeißen, wird es noch weiter verkauft und günstiger angeboten. Fantastisch. Ja, finde ich klasse. Ja, und dann hat sie auch noch einen Pizza-Automaten auf dem Wiener Prater entdeckt. Und jetzt wissen wir, wo der Pizza-Automat ist. Genau. Den hatten wir gesucht, nämlich bei unserem ersten Hörertreffen, damals in Kiel, haben wir gesagt, okay, nach dem Hörertreffen in einem Restaurant wollten wir noch losfahren zu einem Pizza-Automaten an der Tankstelle und da eine Spezialfolge aufzeichnen. Stellt sich raus, zu dem Zeitpunkt war der schon seit 2 Jahren abgebaut. Genau. Naja, ich war da nicht so häufig. Richtig. Ja, die Silke hat uns dann ein Foto mitgebracht und da sehe ich jetzt gerade, dass ein Kräuterbaguette 3,50 Euro kosten würde, eine Salami-Pizza 3,80, eine Schinken-Pizza 3,80 und die Diavolo, die ja auch eigentlich mit Fleisch ist, auch 3,80. Eine vegetarische scheint es da gar nicht zu geben. Skandal. Das ist ja ein bisschen schade, gell? Ja, sehr. Das ist ja das Problem, was ich jetzt auch zunehmend feststelle, dass du halt, dass es einfach sehr, sehr schwer ist, sich vegetarisch zu ernähren und vor allen Dingen, dass es ganz häufig so ist, dass die Gerichte mit Fleisch günstiger sind als die vegetarischen Gerichte. Das darf auch nicht sein. Also ich war jetzt zwischen den Jahren mal wieder beim Kongress in Leipzig und habe ich mich im weitesten, also hauptsächlich vom Hotelfrühstück und von der heißen Theke im nahegelegenen Globus-Supermarkt ernährt und da an der Theke, das ist halt so eine Metzgertheke, ne? Da gibt's halt auch wirklich nur Fleisch, aber da ist halt ein Schnitzelbrötchen für 1,60 Euro. So, und beim Bäcker auf der anderen Seite hätte ich halt für ein Käsebrötchen 2,20 Euro bezahlt. Okay. Da ist dann auch noch Remoulade drauf. Okay. Ja, so und ja, dann war ja klar, was ich gegessen habe. Ja, ja, ja. Ja, gut, muss ja nicht. Kannst ja trotzdem das teurere essen und halt drauf bestehen. Aber richtig ist es nicht, fair ist es nicht. Also, das dürfte nicht sein, weil so, da ist ein Tier gestorben und ein Tier soll man sich mal schön, ein Leben soll man sich mal schön bezahlen lassen. Also, das sollte wesentlich teurer sein. Ja, und das ist halt genau der Punkt. So, was für ein Leben kann dieses Tier gehabt haben, wenn du für 1,60 Euro, gut, das ist halt nur ein Schnitzel, aber wer hat daran alles verdient? Der Metzger muss bezahlt werden, der Bäcker, dann der Mensch hinter der Theke, der Landwirt will was davon haben und dann soll auch noch irgendwie auch, genug Tierfutter sein. Ja. Der Schlachthof kostet auch Geld, Transport, bla bla bla bla bla. Also das ist alles sehr abgefahren. Wie kamen wir da jetzt drauf? Achso, wegen der Pizza. Wegen der Pizza, weil es keine vegetarische gibt, genau. Aber wir haben noch einen weiteren Automaten und den hat uns die liebe Maren zugeschickt und der Automat steht in Rennchen bei Aachen und das ist ein Grabkerzenautomat und da war ich ja total begeistert. Also wenn du in eine Kirche, also in Friedhofen gehen möchtest und dort halt eine Grabkerze aufstellen möchtest und hast keine dabei. Also wir gehen dann immer in den Supermarkt und holen da so ein Dreierset oder so. Und brauchst du da nicht, weil da kannst du im Automaten eine ziehen. Finde ich richtig gut. Ich sehe leider den Preis nicht. Ist das einmal 1 Euro oder einmal 2 Euro? Ich würde jetzt tippen, dass es 2 Euro sind. Dann wäre es aber ein bisschen zu teuer. Ich glaube, in einem Dreier-Set kriegst du die, glaube auch schon, für 2,99 oder so. Aber, ja, aber wie gesagt, dafür bist du dann halt auch im Supermarkt und nicht direkt auf dem Friedhof. Genau. Das ist ja genauso, wie wenn du an der Tankstelle noch irgendwie was zu trinken kaufst. Hatte ich jetzt irgendwie vor dem viel zu Frühdienst, bin ich morgens losgefahren von meiner Schlafstätte zum Sender und habe festgestellt, ach verdammt, du hast gar nichts zu trinken dabei. Wollte mir noch schnell an der Tankstelle eine Flasche Wasser kaufen und hatte so eine 1,5 Liter Flasche aus dem Discounter, die im Supermarkt angeboten werden für 19 Cent plus Pfand. Mhm. Rate mal, was ich bezahlt habe. Kann ich jetzt nicht. 2,20 Euro. Oh. Dafür kriegst du einen ganzen Sechserträger. Okay. Okay. Oder jetzt irgendwie heute auf der Autobahn angehalten am Rasthof, weil ich so einen Durst hatte, habe mir eine Clubmate gekauft. Mhm. Kostet im Laden irgendwie unter 2 Euro. Mhm. Und da habe ich 3,30 Euro bezahlt. Okay. Aber halt, ne, ich musste eben nicht von der Autobahn runterfahren, an eine Tankstelle ran und an einen Supermarkt und mir da eben das Ding holen, sondern das war halt direkt an der Autobahn. Ja. So wie diese Grabkerze jetzt eben auch genau da steht, wo du sie brauchst. Ja, ja, ja, schon richtig. Und dann kostet sie halt 2 Euro im Einzelnen. Ja, schon richtig, ja. Nöch. Ja, ja. Und meistens geht eben diese Herze gerade dann aus oder man geht hin und hat keine dabei, hat sie vergessen mitzunehmen und dann ist die gerade ausgegangen. Ja, klar, logisch. Ja, okay. Und dann nimmt man halt einmal eine. Aber ich finde schön, schöne Idee. Klasse. Ja, ohne Frage, klar. Und wir haben von GC Mettbrötchen noch einen Automaten gefunden bekommen, den ich ganz fantastisch finde. Und zwar einen Automaten für japanische Süßigkeiten. Und den hat GC Mettbrötchen nicht etwa in Japan gefunden, sondern in Madrid. Okay. So, steht da irgendwo in der Innenstadt. Und es ist halt irgendwie ein ziemlich großer Automat auch, wo man diverse Süßigkeiten mit Japan-Bezug ziehen kann. Ach was. So, das ganze Ding nennt sich Japan Market 24 Stunden. Und ja, ist halt so ein klassischer Automat mit diesem komischen Schneckensystem, der irgendwas nach vorne zieht und dann in so ein Ausgabefach wirft. Ja, ja, aber warum? Jetzt überlege ich gerade, ist das vielleicht im Viertel, wo viele Japaner unterwegs sind, ist da irgendwie Samsung stationiert oder keine Ahnung? Samsung? Samsung nicht. Samsung ist ja koreanisch, oder? Nee, was ist Samsung? Ja, keine Ahnung. Jedenfalls irgendeine japanische Firma, das da oder die Botschaft oder irgend sowas? Oder warum steht da ein japanischer? Wer soll das konsumieren? Machen das die Madrider? Naja, offenbar. Find die, ich habe jetzt gerade mal geguckt. Also es gibt dann diverse Reviews dazu bei Yelp. Mhm. Aber das ist tatsächlich, bezieht sich das auf einen Supermarkt? Also es gibt offenbar, also es scheint so zu sein, und das ist jetzt, da müsste, hätte ich, wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich da nochmal nachgefragt, dass es da eben ein japanisches Geschäft gibt und dass es vor diesem Geschäft diesen Automaten gibt, damit man dann eben 24 Stunden lang seinen Japan-Bedarf ziehen kann. Okay. Vielleicht. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das ist mehr so eine Mutmaßung, denn die Adresse stimmt auch nicht mit der überein, die mir GC Mettbrötchen für den Automaten mitgeteilt hat, muss ich fairerweise auch sagen. Aber das würde Sinn ergeben, wenn es so wäre. Weil wenn ich gezielt japanische Spezialitäten suche und ich gehe zu diesem Laden und der hat dann schon geschlossen, dann finde ich es ja nett, wenn ich dann manche Dinge noch vor dem Laden bekomme im Automaten. Also das würde Sinn ergeben, wenn das jetzt so wäre. Ja, ja, genau. Das wäre schön, wenn es so wäre. So, wollen wir mal gucken. Ich habe jetzt gerade mal die Adresse eingegeben bei Google Maps. Ja. Moment. Jetzt forscht danach. Jetzt forscht danach und da ist so irgendwie ein Restaurant. Rico's Tacos Cantina. Ja, das ist aber jetzt aber nicht kein, japanisch. Kein Japanladen. Nee, also da ist auch sonst weiter nichts verzeichnet für die Adresse. Ach doch. Da ist auch ein Supermarkt. Alimentation heißt der. Ist auch nicht japanisch, oder? Japanisches Restaurant in der Nähe. Nee. Also mehr als das finde ich da nicht an der Stelle. Okay. Bei Google Maps. Also da müssen wir nochmal nacharbeiten. Da werde ich nochmal kritisch nachfragen. Und dann werden wir das entweder in den Shownotes ergänzen oder noch viel besser in der nächsten Episode. Genau, so machen wir das. Ja, und dann haben wir aber dieses Mal auch einen Kommentar bekommen. Yay. Servus Dotti, moin Jörn. Dieses Mal muss ich was zu Einbrüchen im Auto loswerden. Der Wagen meiner Frau wurde vor einiger Zeit aufgebrochen und bemerkt wurde es hauptsächlich wegen der Brötchenkrümel auf den Sitzen. Allerdings wurde auch etwas gestohlen. 2 Ein-Mark-Stücke, die als Einkaufswagen-Chip dienten. Kurios, aber wahr. Liebe Grüße. Ein-Mark-Stück, jetzt ist natürlich, wäre interessant zu wissen, wie lange dieses einige Zeit, vor einiger Zeit aufgebrochen, her ist. War das noch zu D-Mark-Zeiten oder hat die gute Ehefrau Ein-Mark-Stücke einfach aufgehoben, um die in den Einkaufswagen zu stecken? So verstehe ich es jetzt gerade. So verstehst du es, okay. Und ausgerechnet die beiden Markstücke hat er sich mitgenommen. Ja, wenn er sonst nichts gefunden hat. Ja, aber da muss er jetzt auch irgendwie zur Bank gehen und die wieder loswerden, oder? Kann man damit noch bezahlen in den Läden? Es gibt durchaus noch Läden, die D-Mark annehmen. Auch viele Händler auf dem Wochenmarkt haben gerne mal noch Schilder dranstehen, dass sie auch noch D-Mark annehmen. Okay. Das durchaus. Aber der scheint sich ja auch erstmal gemütlich gemacht zu haben. Ne? Also macht ein Auto auf, ein Fremdes, setzt sich rein, mampft gemütlich ein Brötchen. Ach so, und guckt in aller Ruhe nach, was es da zu holen gibt. Und dann denkt er sich, oh Mensch, ja hier, Markstücke hatte ich ja auch lange nicht, nehme ich mal mit. Und wenn es irgendwie aus dem historischen, sentimentalen Gefühl heraus entsteht, ist ja auch spannend. Ja, das ist wirklich heute kurios. Gibt's. Ja. Ja, vielen Dank für diesen Kommentar. Das war wirklich jetzt interessant. Ja, und dann haben wir noch ein paar Follower dazu bekommen. Ach, und wen sehe ich denn da? Charcerella, wer ist das denn? Das ist meine liebe Frau. Ach. Grüße. Ich weiß, dass sie nicht zuhört. Ach. Aber trotzdem. Okay. Und dann Puste66 Blume folgt uns jetzt auf Twitter. Und der Münsterländer, der zum Lachen in den Keller geht, nämlich der Andreas Rigutski. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und dann haben wir noch Hotel Hyperion, folgt uns, und die Marlise. Oder Marlise, das könnte auch sein. Oh, herzlichen Glückwunsch, willkommen, wollte ich sagen. Ich meine, herzlich willkommen, Entschuldigung, ich bin abgelenkt. Ja, aber wir haben dieses Mal, also ich habe dieses Mal doch das ein oder andere getwittert, wo man doch von Qualitätstweets reden kann. Zum einen habe ich mal ein Bild gepostet von der Modelleisenbahn im Märchenwald auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt. Da waren wir auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs und das fand ich so süß und dann dachte ich, da weihe ich euch dann gleich mal mit ein und zeige euch das. Ja, jetzt verstehe ich auch den Tweet von Yes Ein Orkata, die geschrieben hat, bitte übersetzen. Was steht da? Ach so, ganz oben meinst du. Ja, das ist was anderes. Da steht, da hockt dir, dir der Ollert hockt. Okay, ich wiederhole meine Frage oder die Frage von Jessi. Was heißt das? Was? Bitte übersetzen. Da hockt die, die da immer sitzt. Also da sitzt die, die immer da sitzt. Ah. Da hockt dir, dir der Ollert hockt. Himmel. Das ist eine Bank vor einer Bäckerei. Und also wir nennen das immer Philippenkle, genau. Also ein Philippenkle nennt sich das. Da sitzen die Leute. Das wird nicht klarer. Es wird nicht klarer. Da sitzen dann die Leute, haben ein Käffchen in der Hand oder essen eine Nussschnecke oder irgendwas und treffen sich dort. Das ist eine Art Treffplatz im Ort selber, wo dann kommen wieder Leute vorbei. Ach, was machst du denn hier? Servus, hockt sich mit dazu, kriegt dann auch noch eine Nussschnecke oder so, weißt du. Das ist so ein Stell dich ein. Und deswegen, weil das so ein gern genommener, angenommener Platz ist und weil da immer die Leute so gerne hocken und auch immer eine nette ältere Dame in Kittelschürze noch und so, die setzt sich dann dort auch immer hin. Und deswegen ist da der Spruch, da hockt die, die da immer hockt. Also das ist die, die da immer sitzt. Ja, das fand ich gut. Hübsch. Das, ja, muss man dabei gewesen sein, ganz klar. Ja, wahrscheinlich. Aber ich habe auch ein Foto von Schnee und das war schon Mitte Dezember. Das war der erste Schnee, den wir dieses Jahr bekommen haben, gepostet. Und da hast, hast du versucht, dagegen anzustinken mit deinen 2 Millimeter, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Wenn das mal 2 Millimeter waren, ehrlich gesagt. Der Unterschied ist frappierend, ja. Ja, das war der erste Schnee und der zweite kam jetzt eben vor ein paar Tagen. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, eindeutig. Wahnsinn. Naja, aber es ist Winter. Wir wollen nicht jammern. Und das ist so. Nein, um Himmels Willen. Also durch die Medien geht so eine leichte Panik, so von wegen um Gottes Willen und Schulen fallen aus und wir kommen nicht aus der Garage raus und Verkehrsunfälle und bla und blub. Aber mein Gott, das ist das, was wir hier haben. Also ich verstehe echt die Aufregung nicht. Also ich weiß, was mich erwartet morgen früh. Also ich kann morgen wieder vermutlich 40 Zentimeter Schnee schaufeln, bevor ich aus der Garage rauskomme. Und das ist halt so. Das ist, also ich verstehe die Aufregung nicht ganz, aber naja. Aber verstehst richtig, du schaufelst und nimmst nicht die Schneefräse? Ich komme mit der Schneefräse nicht klar. Also ich muss schaufeln. Ach, ja. Sind die so kompliziert? Ja, was heißt kompliziert? Es ist schwer, du brauchst Kraft dafür, weil das Ding fährt nicht allein. Also es hat eine Unterstützung, es hat schon einen Antrieb, aber du musst ja trotzdem schieben. Und wenn du dann in die Schneewulst reinfährst und das so eine richtig komprimierte Wulst ist und so, dann versucht die Schneefräse sich vorne anzuheben und hochzukommen. Und das musst du halt auch gegendrücken. Also du brauchst schon Kraft und es ist wirklich anstrengend und mein Herzallerliebster hat wirklich am nächsten Tag schön über Muskelkater geklagt. Also es ist heftig und da komme ich nicht mit klar. Okay, ob ich jetzt natürlich, wenn ich jetzt schaufle, habe ich auch meinen Muskelkater am nächsten Tag, aber ich komme wenigstens mit klar. Und bei dem Schnee, der momentan fällt, Gott sei Dank, also die nächsten zwei Tage muss ich schaufeln, der ist jetzt nicht so wässrig, nicht so vollgesogen, sondern das ist ein schöner, pudriger Schnee und den kann ich ja schaufeln, das ist ja ist kein Thema. Ja, also. Da könnte man ja auch mit einem Laubbläser vielleicht. Könnte funktionieren. Ich glaube sogar, das würde gehen. Das wäre mal zu überlegen, ob das geht. So. Als nächstes kommt dieser kostenlose Tipp wurde Ihnen präsentiert von. Naja, aber die Schneefräse macht schon mehr Spaß, glaube ich. Ganz eindeutig. Naja, doch. Aber es bleibt immer noch Arbeit übrig. Also die fährt dann auch so über den Schnee drüber, dass dann immer so, sage ich mal, 2 Zentimeter auf dem Boden angebacken ist, also richtig an den Boden draufgedrückt. Und dann muss ich halt auch mit der Schaufel hinterher und das auch noch wegkratzen. Oder es fällt links und rechts was beiseite, muss das natürlich auch noch gemacht werden. Und du kommst auch nicht ganz an die Gebäude ran, an der Garage vorbei oder so. Das muss auch noch von Hand gemacht werden. Also es ist sowieso noch viel Handarbeit dabei, gerade bei den Massen. Es ist ja, wie gesagt, es ist 1,80 Meter in 5 Tagen. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie wir hier gerade versunken sind. Es ist schon viel, muss man schon sagen. Aber es sind halt Winter, wie sie vor 30 Jahren waren. Und das kennen wir. Und ich kann mich daran erinnern, dass der Schnee bis zum Garagendach hoch gereicht hat in manchen Jahren. Und ich dann aufs Garagendach draufgeklettert bin über diese Schneewulst. Und super. Das waren meine Kindertage. Und deswegen, wie gesagt, wenn das jetzt auch noch so ist, gehört halt so. Ist ja schön. Ja. Jo, okay. Dann würde ich sagen, wir treffen uns wieder im nächsten Monat am 15. Um 12. Tschüss. Servus.